Traum sah ich zum letzten Mal. Die Sterne am Firmament, die Wogen des Meeres reflektierten den Schein des Mondes. Schmerzen meine geschlossenen Augen, es schmerzt mein Hirn, mein Körper.